Fragment von Charles Algernon Swinburne aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Fragment von Charles Algernon Swinburne. Du Kind von Meer und Sonne, von jeher ein Flüchtiger und Fremdling ohne Land, ruhlos wie Wind und Flut und Feuerbrand, ein Menschenkind mit eines Gottes Begehr, weil hin zum Vater dich die Liebe zwang und zu dem Mutterschoß des Meeres, weil in dir die Seele selber ward zum Klang und um Gesang dir Lust und Leben feil, weil aus der Inbrunst Flammen du den Geist der Menschen mit Visionen hast gespeist, weil du gehegt im weltenweiten Blick das Licht, das als Musik im Raum erklingt, im weltentrückten Tone die Musik gehört, die als mein Licht im Äther schwingt. Drum hab den Klang im Munde alle Zeit von dem Gebraus, das Nord und Süd vermählt, von allen Winden, die mein Hauch beseelt und in der Brust des Meers Unendlichkeit. Ende von Fragment von Charles Algernon Swinburne.